Uptown's finest. Yeah! Hip-hop and R&B. DJ Kennedy, that's five and run. Blazing hip-hop and R&B, y'all. Let's go! Go! Tell me why they jelly though. Cause I'm 20 deep, you don't see me, but you smell me though. Yeah, I got the kush in the air. Hater niggas mention my name, I don't care. Pocket full of Benjamins, yeah, I'm still getting it. I be in the hood all day, I used to live in it. But now I'm on the block with them niggas putting work in. And ain't none of my niggas fucked up or hurting. Bitches love a nigga who be getting money daily. Blue meets Barney's, I go through crazy. 45 RPM, your bitch bought that. On to the next one, yo ho, I'm off that. Let's get low, niggas know what the name is. I keep hammers, niggas know what the aim is. They hate on me, but to me it's the same shit they did when I was down in the hood. Still killing them, fuck who ain't feeling them. My 9 Eminem, turn niggas feminine. Whoever mention them again, I put an end to them. You rap about your goons, I never heard about you sending them. That's why I move solo, hand on the photo, underneath the polo, front of me and I let go. I'm the shooter, you niggas my doulas. I don't chase niggas, I get close and put it to ya. Let's get low, niggas know what the name is. I keep hammers, niggas know what the end is. They hate no me, what the me is the same shit they did when I was down in the hood. I'm coming through the hood again, that trap thing. Tell me why niggas coming on my thing. Loyalty, realness, that's what I bring. So fall back and I'll never do my thing. Yo, what's up? This is Hip Hop. Manifesting is KRS-One. Representing DJ Ron. The real hip hop is over here. Yeah. This Cassidy the Hustler in the building with my man DJ Ron, the number one DJ in Germany. Representing the Flatline. You already know. All right? Easy. Uptown's finest. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Ja, das war unsere erste Single der Sendung. Das war Memphis Bleak, Still Ill. Ihr hört Uptown's Finest mit Fast Five, Kenny D und DJ Ron. Schönen guten Tag. Haben wir heute mehrere Singles? Wir haben heute vor, zwei Single der Sendung zu machen. Wie geil sind wir. Na, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten. Und, Soll noch mal jemand was von Rezension erzählen? Wir werfen mit den Tracks nur um uns hier. Genau. Das ist der blanke Wahnsinn. Ich habe auch News für heute rausgesucht. Also, was heißt für heute? Von den letzten Tagen. Und habe gerade gelesen, dass Alicia Keys und Swiss jetzt verlobt sind. Ja, also dass sie überleg, zusammen, also, das ist, zusammen ja, sind, ist nicht neu. Ja, aber die, jetzt wären sie ja angeblich offiziell, ist auch geil, ne? Ja. Angeblich verlobt. Richtig. Okay. Ja, wünschen wir den beiden viel Glück, würde ich sagen. Wir haben neue süß. Musik dabei von DJ Khaled, Akon, Shine und Mavado. Wir haben Freeway mit Shake One und Rake One. Wir haben The Game dabei. Wir haben noch was vom Static Selector Album mit Evidence, Fashion und Kelly. Wir haben DJ Kaisley mit Joel Ortiz, Jay Mills und Saigon. Und wir kommen zu unserer zweiten Single der Sendung. Das ist The Game mit einem neuen Song namens Shake. Ist produziert von Kool & Trey und eigentlich nur von einem Mixtape, was mit DJ Drama demnächst kommen soll. Also wir wären ja der Meinung, das ist doch eher was für Album. Also es gibt ja auch Gerüchte, dass Game angeblich wieder bei Aftermath sein soll. Mhm. Also zumindest gibt es die Gerüchte. Und viele Gerüchte, die man so hört. Es ist genau wie das Gerücht, dass ein Detox-Album rauskommen soll. Kommt es nicht, oder was? Keine Ahnung, hast du es in der Hand? Hast du es schon mal gesehen? Irgendwann kommt irgendwann der jüngste Tag, an dem sich der Himmel öffnet und Dre uns wie die 10 Gebote halt das Detox-Album überreicht und nachdem wir dann leben müssen. Okay, auf den Tag warte ich auf jeden Fall gespannt und jetzt hören wir erstmal The Game und was er wieder so zu sagen hat, unter anderem auch über 50 Cent. The Game mit Shake, hier bei Uptown's Finest. Yo, give me some fries and the extra large. Bitch, hurry up, I'm late for this meeting, I gotta I'm in the McDonald's drive-thru, bout to roll up this. Got a piece so bad, a nigga door in the Harlem. I was rolling my blunt and seen my side mirror. Thought it was my speakers, then I seen this nigga body. Man, I'm on probation, motherfucker, I'm bout to fuck them fries and that shake. Niggas thought earthquakes was the only thing that shake. You can get your ass popped over the weight of dice shake. I brought Dre to the hood, the driver was ready to shake. Guess he ain't never seen a real blood hand shake. Or a crack fiend walking down the block with that shake. Everybody got a family member with that shake. That'll come through and steal your TV and then shake. Man, fuck that TV, cause Channel 9 used to shake. Couldn't watch Magic Johnson give Isaiah that shake. Now I got a plasma on the wall, that bitch don't shake. But this bitch in my bed got them double D's that shake. And the ass like Trina when I smack it in shake. That's why I like it doggy style, cause you can see the shit shake. Neighbors hitting on the ceiling cause I make the bed shake. Landlords say I make too much noise, I gotta shake. Oh shit, my baby mama calling, bitch, you gotta shake. We was about to get it on to that Khalees milk shake. I gotta hit it one more time before a nigga shake. I'ma fuck this bitch until her knees start to facing the pillow, ass up. Let me see you shake. What your mama gave you, like that, bitch shake. What your mama gave you, throw it back now shake. What your mama gave you, let the world see it shake. Me and 50 ain't agree on shit, so I had to shake. Ain't no telling what he putting in that protein shake. Seen the candy shop video, look at this nigga shake. And that's the same shit that made the nigga yes. Young Buck shake. I'm surprised Lloyd Banks and Yayo didn't shake. Wasn't selling no records, Jimmy Iovine said shake. Only Black Eyed Peas making the white folks shake. I drop off my album to make yes. The whole building shake. Hit the valet, grab my Ferrari in shake. This an automatic stunt, my keys don't shake. Unless they headed out of town when the Greyhound shake. Going down to Miami with palm trees shake. She see the cops, she know to drop that Louis baggage. Why you calling my phone? You know the routine shake. Bitch, lost my bricks, my pimp hand bout to shake. Make my money back, bitch, even if you gotta shake. What your mama gave you, like that, bitch shake. What your mama gave you, throw it back now shake. What your mama gave you, let the world see it shake. Yes, shake. What your mama gave you, like that, bitch shake. What your mama gave you, throw it back now shake. What your mama gave you, let the world see it shake. Yes, shake. Shake. Oh shit, man, what the fuck I'm about to shake. Shit. Hip hop and R&B. DJ Kennedy, S5 and Run. Dream. We desperados, black guns and gold Movados, chrome hollows, break bones and smash models. Never follow, get it by yourself, that's the motto. My heart's cold, feeling like winter in Colorado. Cali Kush burning, my brain's like a furnace. I was driving in a Benz before I ever had a permit. This is my Eric sermon and I feel like I deserve it. I remember being young, I used to spit my rhymes nervous. But now I'm on point like a javelin, way beyond battling, out of state traveling. Haters, stop babbling, remember this, California's my residence. All my people's dilated, just as evidence. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know, they know, they know. I never front when it comes to the dough. I'm guaranteed to make a kill in a show, they know, so let's show. I ride around with my tank on E, but the bank on me to get mo, let's go. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know. Hey yo, my life similar to dice. Hot, I roll, nothing nice. California nights, ice cold on the lookout for the police that's on patrol. Peddling white, wrong and right, drugs get sold. We gotta eat, so if that means robberies and running in spots, I'm all for it. Best believe I'm hugging the block, praying for my enemies that are sending them shots. I'm hoping that you succeed. You don't need a cell or your phone to hear static. Just listen to the tune of the semi-automatic. What's happening? My mind say accumulate dough and keep stacking. Spend less time with the hoes on some action. America's favorite, blunt blazing, rhyme writing maven, rap West craving. A rose blossoming out the concrete pavement for everyone to admire. Live on stage is the F. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know, they know, they know. I never front when it comes to the dough. I'm guaranteed to make a kill in a show. They know. So let's go. I ride around with my tank on E, but the bank on me to get mo, let's go. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know, they know, they know. F pictures classics, clients can't imagine. Time lapse my rhyme on IMAX graphics. Masterpiece larger than life throughout my section. Lost Los Angeles nights. Songs of praise for him, school on Sunday. Where's my flair? It's a case of the Mondays. Yeah. Some days are better than the next one. Yesterday I couldn't spot a chevron. Out of gas, fast in Madagascar. Off the mask, it was Chapman with a fast car. I got a fast car, 10,000 horses. No trap star, fiends are ferocious. I think Offwood, taken for obnoxious. Less concerned with kicks than the boxes. A man lived in a shoe. Sold coke out the front, out the back we grew. Who knew the day was coming? Phyllis Diller's really fucking Phil Drummond. Oh, yeah. Oh, yeah. I think that deserved a drum roll. Drinking juice in the hood wasn't fun though. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know, they know, they know. I never front when it comes to the dough. I'm guaranteed to make a kill in a show. They know, so let's go. I ride around with my tank on E, but the bank on me to get mo, let's go. I rep the coast everywhere I go, so even when I'm overseas, they know, they know, they know. Yo, this Stat Quo, and I'm with DJ Ron, Kenny D, and Fast Five, Uptown's Finest on Radio T. Yeah! Yeah, yeah, what's going on? It's the RULE, chilling with my dog DJ Ron, the number one DJ in Germany, representing that flatline, baby. Let's get out of here. On your body. In case you'd like to hear more, don't touch that dial. Ja, wenn wir heute schon zwei Singles hatten in der Sendung, würde ich auch gleich noch ein Album der Sendung nominieren. Das wäre nämlich für mich Static Selector mit seinem neuen Album 100 Proof. Davon haben wir nämlich gerade einen Song gehört, der hieß The Coast featuring Evidence, Fashion und Kelly. Und ja, also Static Selector, 100 Proof, auf jeden Fall unser Albumtipp der Woche. 100%, auf jeden Fall. Keine Frage, von mir auch unterschrieben. Und ich habe rausgefunden, warum wir noch keinen Grimme-Preis haben. Warum haben wir noch keinen Grimme-Preis? Grimme-Preis. Man muss dazu sagen, Sido ist nominiert für einen Grimme-Preis für seine Sendung Sido wählt, die ich leider nie gesehen habe. Sido geht wählen, heißt sie, um das korrekt auszusprechen. Sido geht wählen, richtig. Genau. Hast du die gesehen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein. Ich habe nur einzelne Trailer gesehen. Fand die Aktion an sich natürlich cool. Also ja. Ich finde es auch super, dass ein Hip-Hop-Künstler für einen Grimme-Preis nominiert ist. Also das ist doch auf jeden Fall eine Hammermeldung. Ja, auf jeden Fall. habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, wofür so ein Grimme-Preis überhaupt verliehen wird. Und da ist mir aufgefallen, das wusste ich nämlich selber auch noch nicht, dass es speziell für das Medium Fernsehen geht. Also ich zitiere mal das Kriterium, die spezifische Möglichkeit des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein. Das also, erklärt natürlich, warum wir noch keinen Grimme-Preis bekommen haben. Jetzt bin ich natürlich jetzt wird mir auch einiges klar. Was jetzt eigentlich so das Äquivalent zum Grimme-Preis für uns arme Radiomacher ist. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt einfach mal deine Aufgabe, das rauszugoogeln. Also dann Sky's the Limit, Friedensnobelpreis. Wahrscheinlich, ja. Also dann müssen wir jetzt wirklich so hochstapeln, dass wir sagen Friedensnobelpreis. Ob jetzt Sido den Grimme-Preis bekommt, das ist noch nicht raus. Auf jeden Fall in seiner Kategorie noch nominiert. Captain Blaubeer im Pizzawald. Ja, gut. Also das wird schwierig für Sido werden. So. Ja. Wenn wir gerade bei Nominierungen sind, Sido ist auch bei dem Echo nominiert worden für das beste Video 2009, nämlich für Hey Du, was die Fame-Fabrik produziert hat. Die freuen sich natürlich riesig. Also schöne Grüße an Walde und Mikis und Jan. Und ich drücke natürlich die Daumen. Solange ich nicht nächstes Jahr eine Oscar-Nominierung für Bushido aussprechen muss oder vermelden muss, können wir alles für jeden nominieren hier. Gut, also sind wir gespannt auf die Oscar-Nominierung für Zeiten ändern, die noch kommt. Wir machen weiter mit neuen Stück von DJ Khaled. Ja, ich weiß, der ist in letzter Zeit öfter vertreten, aber eigentlich zu Recht, es gibt einige gute Songs, wie auch dieser hier. Das ist der Song, wo er schreit, oder? Das ist DJ Khaled. Aber er hat jemanden im Gepäck, den man nicht so oft hört in letzter Zeit oder nicht so oft gehört hat, nämlich Shine. Und es ist sein erster Verse von Shine, seitdem er wieder aus dem Knast raus ist. Ja. Und den hat DJ Khaled abbekommen. Wäre ich glücklich. Das heißt, wir hören jetzt DJ Khaled mit Akon, Shine und Mavado. Können wir Khaled all muten? My life. All my life. DJ all Khaled, life. Akon, okay. Shine, Mavado. Okay. They wanna live my life. Yeah. Yeah. They wanna walk in my shoes. Yeah. They have no idea. All my life. With the gully god, Mavado, get him. This street is like a jungle and we're like the lion. Many a times me office chop with me iron. Never scared, never afraid. Gangsta for life till my last breath. Mama, even if them kill me, don't cry. I'm a gangsta for life, always prepared to die. I'ma die rich, never die poor. Mansions in the sky, no more sleeping on the floor. All my life, I've always been told, gotta be prepared, cause the world is so cold. It's lonely at the top, cause the bottom is cold. Never listen to them, just hope for what you know. All my life, they told me stop trying. I've never been the one to not go and get mine. I've never been the one to not put it on the line. And I'ma be this way all my life. Yeah, all my life. From the streets of New York, where the streets don't sleep. All my life I've been rolling with the B's and the C's. Low teens and the K's, take breeze to the pen. Steady ducking the police, ain't a friend till they take me to hang. But they fill me with lead. Like Fred Hampton for the people, I bang till it come to an end. I be bleeding in red. I live a story that you read in the feds. Daddy wasn't there, but my mama was a gem. But I ain't tripping though, that's how I kill a flow. We gon' get it, stretch it double with a sitting flow. And if you didn't know, I really live it low. I got the O's in the yard screaming really all low. All my life, I've always been told, gotta be prepared, cause the world is so cold. It's lonely at the top, cause the bottom gets cold. Never listen to them, just go for what you know, yeah. All my life, they told me stop trying. I've never been the one to not go and get mine. I've been the one to not put it on the line. And I'ma be this way all my life. Shot, get all him. All my life I've been suffering, steady struggling. I'm running streets where they scream, fuck the government. Here we coming in, coming from the cold. Cutting like I'm Sutherland, but this ain't 24. This an O for the O's and the Lokes. Pounders in the cooker doing life on the road. long as you know you're part of bow. Flesh in my flesh, bone in my bone. I spit the Cali rap, I spend the bloody cash. I'm the shelter with the papa where the money at. I'm from the Cali Jack, Bubby Bubby Rat. Ain't nothing funny, put a bullet in his skull. All my life, I've always been told. Gotta be prepared, the world is so cold. Slowly, every time is the bottom is home. Never listen to them, just hope for what you know. All my life, they told me stop trying. I've never been the one to not go and get mine. I've never been the one to not put it on the line. I'ma be this way all my life. It's about to go down. Right here. On Uptown's on, finest. The station that plays blazing hip hop and R&B. Yeah. Yeah. New Jaheim. Round two on me, baby. Uptown's finest. She licked the salt, then licked the lime. Taking shots with hers, but I'm sipping mine. By the time her and the girls take a flick and sit back down, I opened up a tab, keep them coming, I ordered another round. Round, round in the room, start spinning. Woke up in the Mandarin in bed, spreads linen. Lips licking her olive on a dirty mall. She said, meet me tomorrow. Couple of rounds up at the bar. Yeah, yeah. And if we keep this up, it's going down, down. Take that to the head, go ahead, order. Another word, start to slur. It's all love, but for her. We both on a liquid courage. We about to be on the verge. We order another round. Another round, it's going down. Soda pop, got the kind of body that can't nobody stop. And by the time she hit a limit, getting timid, slowing down. Popped open the bottle, empty bottles, and ordered another round. Round, round in the room, start spinning. Woke up in the Mandarin in bed, spreads linen. Lips licking her olive on a dirty mall. She said, meet me tomorrow. Couple of rounds up at the bar. Yeah, going down, down. Take that to the head, go ahead. Order another word. Start to slur. It's all love, but for her. We both on a liquid courage. We about to be on the verge. Order another round. Start to slur. It's all love, but for her. We both on a liquid crush. We about to be on the verge. Order another round. What's going on, y'all? This is Omarion. Right now, you're checking out DJ Ron, representing one of the hottest DJs in the nation, Flatline. Yeah. You know it's Akon, man. You know it's the illegal alien, man. Man, I don't know nothing but the truth, man. And DJ Ron is the truth, man. You heard? Stop playing with me, man. Uptown's finest. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Jaheim war das mit Another Round. Das ist ja, von seinem gleichnamigen Album Another Round. Und das könnte ich mir doch vorstellen, das Material für dich, oder Jan? Jaheim? Ja, auf jeden Fall. Großer Jaheim-Fan? Ja, auf jeden Fall. Darf ich verraten? Ja, ist ja kein Verbrechen oder ist ja auch kein Geheimnis. Auf gar keinen Fall. Bin ich Jaheim sofort dabei. Ja, ne? Also musst du auf jeden Fall mal anhören, das neue Album. Könnte ich mir vorstellen, dass dir das auch wieder sehr gut gefällt. Und kann man so als R&B-Album der Woche, wenn wir jetzt so überall heute, diesen Stempel draufdrücken wollen. Alles ein Stempel. Ja. Aber Another Round könnte auch der Titel von einem neuen Shine-Album sein, oder? Er klingt wie noch eine Runde gerannt und dann schnell eingerappt. Ja, also das war schon. Es klingt auch so ein bisschen wie, als ob er vielleicht einen Kumpel hat, der Shine imitiert oder sowas. Denkst du das? Also das war schon ein bisschen mysteriös. Also ja, da müssen wir noch mal ein bisschen nachfragen bei DJ Khaled, ob das auch wirklich der richtige Shine war oder ob er ob da das nur mehr Shine als Sein war. Ja, genau. Man weiß es nicht. Was ich hier gesehen habe auf deinem Zettel, auf deinem Newszettel, Wayne, also Lil Wayne, freut sich auf den Knast. Wieso das denn? Das habe ich gerade. Ich zitiere, ich habe heute Zitate. Zitate. I just say. Warte, Moment, Moment. Das Zitat der Woche ist. Das so Zitat der Woche kommt heute. Das Zitat der Woche wird Ihnen heute präsentiert von Lil Wayne. Lil Wayne sagt: I just say I'm looking forward to it. I'll have an iPod and I'll make sure they keep sending me beats. Zu seinem Aufenthalt im Gefängnis. Also er freut sich auf seinen Knastaufenthalt. Er wird ein iPod haben und genügend Beats dabei haben und ich vermute mal, ich weiß nicht, wie lange geht der? Ein Jahr, glaube ich. Jahr? Das soll er, aber ich denke mal, das ist dann so nach 8 Monaten mit guter Führung und sowas. Nach 8 Monaten vermutlich. Ich glaube, ob nun 5-Sterne-Hotel, Präsidenten-Suite oder Knast, wird ihm scheißegal sein. Er macht seinen Louis-Koffer auf, packt sein Mikrofon aus und nimmt neue Tracks, neue Mixtapes und neue Alben auf. Aber ihm wird wahrscheinlich der rote PVC-Becher fehlen. Und das wird im Knast maximal eine Urinprobe sein. Also ist doch für ihn, sagen wir so, eine gute Kur, Rehab und Studioaufnahmen zugleich. Also alles in einem. Ich weiß nicht, wie das dort abgeht in dem Knast, ob er da so sein eigenes Lil Wayne Ding machen kann. Die Kur der Woche sozusagen. Die Rehab der Woche geht an Lil Wayne. Wir kommen jetzt zu Freeway und Jaquan. Da gibt es auch übrigens ein sehr interessantes Video im Netz, wo die ihre Albumverpackung vorstellen, was nichts weiter als ein Portemonnaie ist mit ein paar Dollarscheinen ringsrum und mit Kreditkarte und CD im Portemonnaie, und diese Dollarscheine kann man dann auch in das CD-Sleeve sozusagen stecken. Sehr, sehr nice Aufmachung und das macht Lust, wieder CDs zu kaufen. Da muss man nicht unbedingt extra in die Schweiz für fahren. Wir hören einfach einen neuen Song von dem Album. Freeway und Jaquan, One Thing heißt das Stück. Genau. Uptown's Finest. To the D's, so D's gonna rush folks. It is fleas like these from east to the west coast. Overseas, I thought they had the best hope, but over there it's more dangerous. They snitching in foreign languages. I gotta throw on my hater vision. People giving up aliases and cops pay to listen. Wait, before I finish, let me mention one thing. They need to promise death to you snitches. They ain't do it, but you telling on them lying ass nigga. Don't want no trouble, you bubbles from the wire ass nigga. Trying to gain wealth, but scared to do it yourself. Y'all not grinding, y'all a bunch of tired ass niggas. Gotta watch it, cause that cool ass nigga with the jammy might turn out to be a Sammy the Bull ass nigga. Yeah, snitch niggas. I know you'll say one thing. Bitch niggas. I know you'll say one thing. Turncoats. Then do something else. You know what's even worse? Then do something else. Snake niggas. I know you'll say one thing. Rat niggas. I know you'll say one thing. Make me get the strap. Then do something else. Cock the hammer back. City arise to the occasion, ride to the death. Y'all smoking on haze, chopping dimes in the basement. It's all good to the cops, raided. Now he signing statements, pointing fingers when he put to the test. Yes, niggas say they riders, but they fly just. You hotting and the boys grab your manny like, come on, they got us. In these job employment, people liars, misgotten us. How they going, say they going hire us and deny us. All peer pressure, make busters wear wires. That's test and we catch ya, we'll wet ya. See no mud king of pressure with the chill necklace. Screaming at it costs 10 when it only costs 1,000. I'm wildin', cause I be on some shit with them too. I don't lie very much, but I admit when I do. I left the crib, told my girl I'd be right back. I wind up going to AC with Max. She text my jacket, said snitch niggas. I know you'll say one thing. Bitch niggas. I know you'll say one thing. Turncoats. Then do something else. You know what's even worse? Then do something else. Snake niggas. I know you'll say one thing. Rat niggas. I know you'll say one thing. on your man, you gon' fry in a pan. Lying a pot of shit, niggas gon' try you again. You never get nothing, niggas might fuck your button. Catch you on the tear, quit up, about to get cutting. So many niggas lie to yo, it's only oblige. I tip my hat to real niggas, light a bark and let fly. And if you real nigga, we see it. Seen him style, hold a four killer. Gangsters play it all the way out. Or whether locked in the cell or in the hole in the max. Never snitch on your friends, or don't be holding no cracks. You ain't built for it, then move. Float on before you get your vote on. Telling on niggas ain't cool. I wish niggas like you, Depp. Last breath, let a bullet fly through your dome. Come out of your neck, and then you see how it be wet. Well, I'ma make a lot of money, and I'ma quit this crazy. Well, I'ma quit this crazy scene, 'cause being famous ain't not what they make it to be. But back then, y'all, this was my favorite dream. But now, I wouldn't hesitate, I would leave, 'cause I'ma make a lot of money, and I'ma quit this crazy. I'ma quit this crazy scene, 'cause everything you see ain't really how it be. Please don't believe in that TV screen. I'm sorry, kids, but there's no such thing. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. Well, I'ma quit this crazy scene. Uh-huh. It's funny, uh-huh, 'cause this is what I waited to be. Being on stage was amazing to me. But now I'm in the game and ain't the way that it seems. Yeah, I'ma make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. And I don't know how to feel when this dream of mine used to be so real. Anything just to sign a deal, but now I trade it all for a home cooked meal. I wanna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. Oh, what? You say it could be worse? Well, here, step in my shoes, put yourself in my shirt. I'm only human, y'all, so we all gotta work. But sometimes I wonder why I even came to this earth. I'ma make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. 'Cause they don't care about us, they'll just use us up, leave us in the dust. And it roughs me up so much it could cuss. But enough's enough, I want out of these cuffs. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. Sometimes I just feel hopeless, pacing back and forth, man, I can't even focus. So I'm always smoking in the booth recording as my mind races like Jeff Gordon. I'ma make a lot of make money, a lot of money. Then I'm gonna quit this crazy. It ain't supposed to be so hard. I always said I would quit if it felt like a job. I'd rather be pissed than pretend that I'm not, and try to play along with the whole facade. I wanna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. It ain't a question to me. Look at me, I know what I'm destined to be. This is spiritual, y'all, I'm resting in peace. But pretty soon, I'll be resting in peace. I'ma make a lot of make money, a lot of money. Quit this crazy. And I don't even wanna be famous, and all my close friends become complete strangers. Don't try to tell me this is one of these stages. Man, you don't know me, you only know what my name is. I'ma make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. But still it just ain't enough, 'cause the rest of the world still just waking up. So all the real niggas can relate to this stuff. But those who asleep still hating on us, 'cause I'ma Then I'm gonna quit this crazy. It couldn't be more fake when they whine and they dine and they smile and wave. But when it comes time to decide your fate, they'll sign you on the line right next to Satan. I'ma make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. Come on, yo, act like I can't feel you. I can look in your eyes and tell you what you done been through. And I could give a fuck because I got bigger issues. So at this point in my life, how can I get through? I'ma make a lot of make money, a lot of money. Then I'm gonna quit this crazy. Okay, y'all play your game. I'm in, I'll dance, I'll rap, I'll sing, and use it as a chance to provide some change. Just know I walk away at the end of the day, right when I make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy. Look, this is my stress reliever, but somehow it became my stressful demon. So I get up in this booth and I'm heated. Like Ye said, I'm turning atheists into believers. I'ma make a lot of make money, a lot of money. Then I'm gonna quit this crazy. A lot of haters attack, but but it's my job to speak the truth on the track. So say what you like, you just give me gas. So by now, I got enough to drive to Venus and back summer. Make a lot of make money, a lot of money. Then I'm gonna quit this crazy shit. Fuck the money, I'm leaving. I'm going back home after I break even. I said what I said, so as long as I'm speaking, Bob got the upper hand. As long as I'm breathing, I'ma make a lot of money. Fuck the money. Then I'm gonna quit this crazy shit. Right now you're in the mix with DJ Ron, you know what I'm saying? He's Big Guru from Gangsta on the house, representing with my man DJ Premier forever, for life. So don't touch nothing, cause we got it going on right here. What? Well, this is B.O.B. Ratcha, and y'all tuned in to Uptown's Finest Radio Show with DJ Ron, DJ Kenny, and Fast Five on 102.7 MHC. Yeah, B.O.B. war das mit Asher Roth. Produziert von Kanye West, oder besser gesagt war das ein Beat von Kanye West aus dem Jahr 2005 oder so. Fuck the Money hieß der Song und ist von dem neuen B.O.B. Mixtape. 25th of May heißt das, ist von DJ Trauma und DJ Sense gemixt und ja, kündigt nichts anderes als das B.O.B. aka Bobby Ray Debütalbum an, was dann auch am 25. Mai erscheinen soll. Da bei Atlantic Records. Da wäre ich nie raus drauf gekommen, dass das am 25. Mai kommt. Ja, ne? Ist doch clever gemacht. Respekt. Das hat kann man sich auf sagen. Jeden Fall jemand viel Gedanken gemacht. Manche bringen Alben raus, manche wollen aufhören, Alben rauszubringen. Styles P will in Rente gehen, hat er jetzt in einem Interview gesagt. Hat jetzt gesagt, okay, also länger als 6 bis 7 Jahre will ich nicht mehr rappen. Aber auf jeden Fall schon mal quasi den Rentenantrag eingereicht. Ja. Und 6 bis 7 Jahre ist ja auch der übliche Bearbeitungszeitraum für den Rentenantrag. Okay. Und, du kennst es ja aus, merke ich. Ich arbeite ja auch schon lange auf eine Frührente hin. Bei mir zieht sich's aber auch wahrscheinlich noch ungefähr 35 bis 40 Jahre. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen mit Invalidität nachhelfen bei dir oder so. Willst du mir was abgeben von deiner Invalidität? Ja. Du hast genug für alle, oder? Ja, genau. Können wir dann nochmal drüber reden. Auf jeden Fall auf die Frage, was er denn machen würde, wenn er nicht mehr rappt, hat er gesagt, ja, er will ein Buch schreiben, beziehungsweise mehrere Bücher sogar schreiben. Einen Plot hat er schon im Kopf, das nennt sich Mr. Invincible. Klingt auf jeden Fall schon mal aufregend, aber immer noch besser als ein Energy-Drink oder irgendeine Nebenrolle in einem schwachsinnigen Film. Oder Captain Blaubeer im Pizzawald. Ja, oder das. Und aber so ganz vom Thema Film will er auch nicht wegkommen, aber eher auf der produzierenden Seite. Da will er dann sich, es gab ja schon mal den Film Phantom Gangster Chronicles, also so ein Straight-to-DVD-Release. Klingt vielversprechend. To be found in your $199 bill. Bin near the cash. Ja, auf das soll es einen zweiten Teil geben. Da sind wir gespannt wie Flitzebogen drauf. Wo wir gerade bei Filmen sind und gespannt wie Flitzebogen, dann heute kommt ja der Bushido-Film Zeiten ändern dich ins Kino. Ich war eigentlich sehr guter Dinge, weil ich gedacht habe, Mensch, ein Hip-Hop-Film und das unter der Regie von Uli Edel und Produktion von Bernd Eichinger. Ich habe mir gedacht, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen und Bushido gibt ja als Thema für einen Film auch viel her. Dann habe ich heute allerdings den Verriss von Spiegel.de gesehen, weil gestern war Premiere in Berlin. Und die haben dann ja richtig schlecht gemacht, dass es super langweiliger Film wäre und wobei, man sagt ja auch, wenn der Spiegel jemanden verreißt, dann ist es gut. Meistens gut. Weil ich weiß es nicht. Wie heißt der Regisseur? Uli Edel. Uli Edel? Das ist ein bekannter Regisseur. Ja. Also, ich überlege gerade, ob ich verwechsel, ob Uli Edel Produktion gemacht hat und Bernd Eichinger die Regie. Ich glaube, so rum. Das ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich Bernd Eichinger, Der Untergang, Bader-Meinhof-Komplex und jetzt Bushido. Das ist. Eigentlich müsste das ganz großes Tennis sein, aber. Hitler. Terroristen Bushido. Ja, so ähnlich stand es auch im Spiegel. Okay. Also. Aber ich finde trotzdem noch Uli Edel cool, klingt wie so ein alter Rapname Hamburger Schule von 1995. Klingt eher wie so ein Zuhälter von der Reeperbahn, ja, oder? Oder sowas, ja. Werner! Ja, gut, wir machen weiter mit Static Selector, dem Album der Woche, das wir vorhin schon mal gesagt haben. 100 Proof heißt es. gibt's ab jetzt im Handel. Und jetzt gibt's noch einen Song von uns, nicht von uns, von dem Album zu hören, bei uns. 82 heißt der Song, mit Terminology, Static Selector. 8200. Yeah. Down in the streets, down there. 1982, the album coming soon. I was born in late 82, made it through crazy cruise, beef in my shady zoo of a town. Paper grew off of drugs, off of slugs in your brain. And who ever would've thought I'd rock in front of 22,000? Proud when I seen my face in the source. 2005 live, what a crazy ride. Took it from the precinct, locked for the weekend, and doing videos with platinum rap people. Bun B, Primo, Cassidy had to be some of the most fun of my life. Fuck rapping keys, now I just rap the beat. Statting me past the trees, 1982, the album is a masterpiece. Double XL, Source 5, actually all the press. This shit is for y'all, download for free. You could do cocaine, Percocet, OC. Still none of that gets you as high as when you quoting me. Terminology. Static selection. The most underrated. We put it down in the streets, down, down in the streets. 1982, the album coming soon. Hey, yo, 10-8-82, now you know my born date. More hate from my enemies, more court dates. But it couldn't stop the kid, I was too populist. Popular, chocolate, tired, let me cop a nick. Smoke live like alchemist, evidence. Hella spliffs, hella piff, be real and Snoop mix. Cocky like 50 Cent, humble like common sense. Confident, doing pretty good for a Lawrence kid. Reppin' NY2 and my Helltown crew. Beantown love, threes up, homie. Lawtown General, born in Lawrence General. Put me on the pedestal better than anyone you know. I'm the biggest boss that you've seen thus far. Subpar motherfuckers better step up your boss. Yo, I aim for the stars, so I might shoot a rapper. Get out the way you get introduced to the pastor. Sometimes it hurts inside. My name's Joel Ortiz, and they always asking me stuff. They might ask something like, kind of sad when you ain't with aftermath. Are you mad you ain't rich and these dudes be having cash? I tell them, are you choking? Does someone pump you with laughing gas? Every night I have a glass and celebrate busting rappers' ass. Are you even listening to what these critics say, or just fans of the same shit, different day, or plain old man, I rock with the niggas slaying. The shit I say is so motherfucking Brooklyn like Big and Jay. Niggas crazy or y'all just bugging out, fam? Still trying to convince us you what a thug about, damn. Aware that the only thing that you run is mouth, and who I run with are running your mother's house unannounced. Stupid, I'm on the block dishing out for real. Hearing me, I'm good with or without the deal. I'm accustomed to hustling, walking around with skill, counting bills, sour grill. Like, who wanna see how this lead shower feels? So cowards chill, a pound is ill, get found still with a thousand real little holes in your frame like a power drill. God forgive me for my sins and my wrongs. God forgive me, but if he drop me, he gone. God forgive me for this life that I live. In the streets don't get that money, so I'ma get yo. God forgive me, but I simply can't live off nickels and pennies. I need plenty. Dollar dollar bills, whether big face or small face, I gotta get it. Big city or small state, Slay know me for years and he can verify. Jay Mills never been the type to tell a lie, so please believe it's no fiction in me saying when rap slowed up I turned Linux into Dwayne Reed. I look in the mirror some nights and feel fucked up, but I feel worse coming home to that eviction notice. So I get focused and get on my grind, cause time is money and you lose money wasting time. But I gotta ask for forgiveness, cause this God is my witness. I swear I'm suffering from a sickness called stack them funds. So if I gotta duct tape and hold your moms for ransom, that's getting done. I'm bands getting crumbs while these niggas get rich, get this. Move over young money in this bitch, mama. God forgive me for my sins and my wrongs. God forgive me, but if he drop me, he gone. God forgive me for this life that I live. In the streets don't get that money, so I'ma get distracto, ducto, blingers invasing your brick face and stucco, laced with a bucko, low Lothario, nefarious, a pharaoh, handle a blow, the ill Camille Pizarro, black Daniel Defoe, the moral of the formulas disperse, nowadays these creep without shirt. I keep my work on the outskirts. Where the wiggers is at, where the figures is at. Shit, they flood the ghetto with crap. So now I'm giving it back. AIDS like so, God forbid I catch the bite, yo. I be aight though, cause I'ma go fuck me a bite, ho. Verbally psycho, I drop more bars than Tetris. I'm like when nitroglycerin flexes. Hot like when sex is infectious. Now rappers wanna battle shout. Fuck is all out about. You couldn't take my shadow out. As for the fake who claim thug and never earned it, don't let me hear you call your gun toast if it ain't bird shit. God forgive me for my sins and my wrongs. God forgive me, but if he drop me, he gone. God forgive me for this life that I live. But the streets told me get that money, so I'ma get. Yo, yo, what up, it's your boy Saigon and y'all Farmer. I'm in the building with Flatline DJs. Right now I'm representing for my main man, DJ Ron. This is my nigga, man. Support that shit, DJ Ron, Flatline DJs. Hey, what's happening? This your boy Lil Scrap. You know who we in here with, man. You know what I'm talking about, DJ Run. You know what I'm talking about, number one DJ in Jamin. You feel me? Shout out, hey. Representing that flat. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Ja, das war nochmal was von dem DJ. DJ K-Slay war das mit Jay Mills, Joel Ortiz und Saigon. God Forgive Me wird auch von seinem kommenden Album, jetzt überlege ich gerade, wie ist das Album, auch was mit DJ. Naja, mir fällt es gleich wieder ein. Soll ich so lange... So lange machst du mal eine News oder sowas. Nee, ich habe das gerade festgestellt, bei den letzten drei Songs. Gut, dass ich heute die Tim Boots und das Hoodie wieder anhabe. Ja, ne? Rap ist zurück. Rap ist back, auf jeden Fall. Freut sich, freu ich mich, fühlt sich gut an. Und, sehr geil, auf jeden Fall. Auch der Static Selector Song, gerade mit Terminology. Auf jeden Fall. Vor uns hast du noch gesagt, Detox kommt, ne? Ja, und, oder kommt auch nicht. Ja. Oder kommt auch nicht, ja. Also das Thema war Detox und also aller... Zwei, drei Monate muss ja irgendjemand, der lange nicht von sich reden gemacht hat, muss ja irgendwie mit einem fremden Namen um die Ecke kommen. Ich weiß, worauf du anspielst. Und Scott Storch hat jetzt gesagt, er hat sich quasi persönlich hinter das Detox-Album geklemmt. Mhm. Und der Weg aus der Privatinsolvenz. Wird dafür sorgen, dass das Album rauskommt. Ich habe erst so ein bisschen gedacht, okay, versucht sich jemand auf die Mappe zu bringen, aber soweit ich weiß, ist Scott Storch ja doch schon aus der Schule quasi, aus dem Stall von Dre gekommen damals. Ja, also, natürlich, er hat die meisten Sachen von ihm, die ganzen Keyboards genau, also gespielt. Ich glaube, also, Chronic 2001 wäre ohne Scott Storch, glaube ich, nicht gewesen. Also könnte schon wieder was Wahres dran sein oder hat zumindest so den Anschein und wenn er nur irgendwas seinem Insolvenzverwalter sagen muss, damit der wieder ruhig ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat mir eigentlich schon immer wieder geschworen, dass wir aufhören, über Detox zu reden und über Detox zu berichten, weil es wird eh nie passieren, oder? Ja, aber wenn wir halt nichts anderes haben, ne? Es ist ja nicht so, dass wir nichts anderes haben. Wir könnten ja auch über charmant, smart über unser Tagesgeschehen erzählen, nur das würde niemand interessieren. Und da alle Detox hören wollen, müssen wir halt auch über Detox reden. Genau. Ach, es ist aber auch schlimm mit dieser Medienwelt, in dieser kalten, oberflächlichen Medienwelt. Kommen wir zu dem Songtitel der Woche. Ich gehe in Rente. Schlimm. Und der ist von T-Pain mit Young Cheesy. Reverse Cowgirl, das nenne ich doch mal einen Songname. Und das hören wir jetzt hier, T-Pain und Young Cheesy. Exclusive. Uptown's finest. Hey. your hands in the air, wave around and go. Let's get it on. got from the devil. Have some manners, say hello to the angels and watch out for Uranus. I go nuts like a Danish, then vanish into thin air and stay in there. This is deep, Carter, better bring your swimwear. But I'm shallow, and when you're this high, everybody else ballow. Oops, I meant below, mijo. 0 degree, yo, frio. Get into your soul like Neo, Rio. Oh, I meant OE, or is it OE? Truly, I don't give a fuck. I am on the ceiling, stuck like a fan full of dust, like a handful of bucks. I'm spinning like crazy. I'm in Wayne's World with the women like ladies. And you gon' need a telescope to see me to F, baby. We don't give a fuck. Hey, we on the ceiling, stuck. Say what's happening, homie. It's T.I.P. man, the king in here, man. PSC Grand Hustle representative, you dig? With Kenny B, Fast Five, and DJ Ron, man. Uptown's finest. Be about it to be without it, you understand that? It's going all the way down. Believe it. Erykah Badu war das gerade mit Lil Wayne, Jump in the Air and Stay There. So hieß der Song. Ist so ein kleiner Teaser-Song für ihre Fortsetzung von New America, von dem Album, was sie 2008, glaube ich, rausgebracht hat. Ja. Und da soll in 2010 ein neues Album kommen. Bin ich gespannt. Das letzte Erykah-Album fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, mit der Madlib-Produktion. Von dem Song soll es dann noch 10 Versionen geben. Okay. Also habe ich auch irgendwie mal gelesen. Ja. Ich glaube, das wurde aber schon wieder gekippt und jetzt gibt es irgendwie nur das als nur die Version, wie es jetzt ist. Aber wir schauen mal. Erykah Badu-Alben sind ja teilweise, also für mich, so ein Wechselbad der Gefühle. Also von cool bis dann manchmal so Erykah Badu ab Jump in the Air and Stay There Forever. Ja, ja. Da habe ich manchmal so das Gefühl, was geht denn jetzt ab? Das aber sie hat auch immer wieder für mich sehr, sehr hohe Höhepunkte. Hohe Höhepunkte ja. In ihrer Musik. Also ich muss trotzdem sagen, es geht nichts über das erste Album von Erykah Badu. Das ist natürlich Album auch eine hohe Messlatte. Klassiker-Album der Sendung. Erykah Badu-Album des Jahrzehnts. Ja, genau, ja? Erykah Badu-Album des Jahrzehnts. Und jetzt kommen wir zum Album der Woche / Klassiker der Woche. Das ist wieder mal die Lost Boys mit Legal Truck Money, so hieß das Album. Da haben sie auf jeden Fall einen Klassiker abgeliefert. Der ist von 1996. 96. Genau, und wir hören einen Song, der ist von Pete Rock produziert und featured auch Pete Rock. The Jörn heißt er. Ja, das war's von uns. Schon wieder vorbei. Kenny D, DJ Ron, Uptown's Finest. Uptown'sFinest.de und unseren Stream, beziehungsweise den Download der Sendung, den gibt's ab sofort in HD quasi, in High Quality 100. Genau. Schlag mich tot. Wir haben es endlich geschafft. CD-Qualität. Jetzt sind wir auf jeden Fall Web 2.0. Ja, wir sind Web 3.8 Beta. Hier ist der Klassiker der Woche, Lost Boys, The Jörn. Tschüss. Tschüss. Material. Just go out to everybody, man. Little station identification. We call this one for y'all. Who we going to buy? The Chivas, the Lickers, the condoms, get the ass. Get the Chivas, the Lickers, the condoms, the ass. Now, met this girl just the other day. When I was up, I was born rock away. Was in Kennedy Fried, ordering her a little Kills breast, and I said, excuse me, miss, maybe we can go and just chat about this, about that. I bet I put something in your mind to make you heal it up, bring it back, come rewind. Now I'm just a rap artist, not saying that I'm the best, not the smartest, but I come up with things you never seen and things I never heard of, like money and the murder, like. Next thing you know, we in the rest. Drinking liquor, puffing on the booty cess. I threw on me a rough ride. I slid inside with my Chivas, my Lickers, my condoms, get the ass. I had my Chivas, my Lickers, my condoms. it on nobody. I'm puffing on her blood, but she's no fucking stud. True to the game, go to school for her education. Well, I bounce around the nation, from nation and back to New York. I kiss the cap, pop the car, and take a long walk to the park. Who the I spark to with my crew? Who would be Mr. G's been nice and my nigga do? And then he gets the band, understand? And bouncing, we kiss the bus and 40 else in. Hit the Virginia, I get the shorty, shorty. On the call, I wanna bowl. And now I'm out on my own. I get rid of a hitter and then get rid of my up and put away. My man, he wanna get with it. Then he hit it from the back and I'm like, who wanna hit it? But me, Freaky Todd, keep off and I creep. Niggas, they be bugging, but don't ever beat my strap. My crew is fucked with that. Uptown's finest, Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz.